paar, ne? C'est offrir des cigarettes. Und in jedem sind viele. Vous distribuez des cigarettes? Oui. Ja. Tu parles français un peu? Un peu. Et on en a droit, non? Ja, on a droit aux cigarettes. C'est les premières conventions. C'est vieux, mais il n'y a pas de... Et dis, mais je ne fume pas. Tu ne fumes pas? Non, c'est pour mes copains. Alors, mais moi, oui. Je peux donner à mon copain? Oui. Dankeschön. Bitteschön. Bitteschön, Dankeschön, qu'est-ce qu'il faut dire? Moi, j'ai appris l'allemand à l'école et j'y comprends rien. Non, mais parce que c'est compliqué. Parce que les Français, c'est une nation très très fière. Oh, c'est pas vrai ça. On n'est pas fiers. On n'est pas fiers. C'est comme les Anglais. Et les Américains, ils n'apprennent pas l'allemand. On n'est pas français. Nous, on est occitans. Occitans. Werden wir hier etwa aufgenommen, um Gottes Willen? Bloß nicht mein Dialekt, mein sächsischer Dialekt. Sächsischer Dialekt. Nehmen Sie sie doch auf. Ich könnte sächsisch. Ja, on vous fera pas chanter. Ja. Et on vous fera pas chanter. Ja, du kannst sprechen, er dreht in die Kurve. Aber auf Französisch ist auch schön, wenn man das beigebracht hat. Sprechen Sie nicht Deutsch. Ja, d'accord. Hat es Ihnen hier gefallen? Gefällt Ihnen Frankfurt? Pass auf, Vorsicht, er nimmt das doch hier auf. Bon. Nehmen Sie hier die ganze Szene auf, hier von der Fresskasse. Besten Wein gibt es da hinten rechts, das östliche Lähnchen. 71er Jahrgang. Der ist also 71er Jahrgang, östlicher Lähnchen. Machen Sie Heimkino oder was? Ah, Cinema, Cinema Cochon. Cinema, c'est Kino. Da gibt es auch so ein schönes, wie heißt es? Interessant. Kino? Cinema. Ich spreche nicht Deutsch. Aber du sprichst Deutsch, nein? Wir sprechen weder Deutsch noch Französisch noch Italienisch, international. International. Ja. Sehr gut, sehr, sehr gut. La Saucisse est très bonne ici. Saucisse. Keine Ahnung. Ja. Elle a de beaux yeux. Hein? Ja. Architecture. Non, les yeux. Moi, je regarde les yeux. Natürlich, très bien. Augen, wie denn sonst? Monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut vous poser des questions pour la radio-télévision française? Wenn Sie das auf Deutsch sagen, dann finde ich das sehr gut. C'est possible? On peut vous poser des questions? Ja, gerne. Ja, aber bitte auf Deutsch. Denn Französisch kann ich nicht. Tut mir sehr leid. Nein, nein, nein. C'est un garçon et une fille là derrière. C'est un garçon et une fille. Garçon. Garçon. Vielleicht sollte ich mit ihr das Interview machen. Est-ce que c'est courant en Allemagne de que les hommes s'occupent de leurs enfants comme ça, qu'ils le portent sur le dos? Oh je, nicht ganz so schnell. Ja, oder halt euch auch Englisch, da geht's in Frankreich, der Mann, ja. Ne porte pas les enfants sur le dos. Ah, der trägt das nicht. Ja, nee. Ja. Ist die Frau. Ja. Ja. Der Mann ist sich zu schade dafür. Aber in Deutschland, ja. Der Mann. Ja, sicher, das ist, ja, ist auch gut so. Das ist ein großes Problem. In Frankreich. Nein, in Deutschland. In Deutschland. Für Französisch. Das ist ja ein großes Problem für mich. Warum? Musst du auch eintragen? Sur mon dos. Libération. Befreiung. Freiung. Ja. Frau Freiung, ja. In Deutschland. Ja. Ja. Das ist ein Symbol. Das ist ein Zeichen. Ja. Nicht unbedingt, das ist vielleicht die Gleichberechtigung für den Mann, dass er endlich auch mal den Kleinen tragen darf. Aber nicht unbedingt eine Gleichberechtigung jetzt für die Frau oder eine Reihe.